und zwar die Zauberwörter Simsalabim, Mambas, Aladrosalabim. Auf einen Kassett ist es Backlash leeren und bei 200 Grad für 15 Minuten packen. Oh, keine Eier!